Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel am Sonntag, an dem wir heute die Gedichtsammlung Kantos von Ezra Pound senden, in der Auswahl und Hörspielbearbeitung von Christian Bertram. 2012 erschien erstmals die zweisprachige und vollständige Gesamtausgabe von Pounds Hauptwerk. Die Textauswahl im Hörspiel Kantos basiert auf ca. 30 der über 110 Gesänge, begonnen 1915 in unmittelbarer Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und in 50 Jahren bis in die 60er Jahre hinein niedergeschrieben. Auf der Suche nach Lösungen aus Chaos und Krieg ruft Pound in seinem Epos elementare Motive und Themen der Menschheitsgeschichte auf. Sein utopisches Ziel ist es, nicht ein himmlisches, sondern ein irdisches Paradiso zu schaffen. Ezra Weston Loomis Pound, geboren 1885 in Haley, Idaho, starb im November 1972 in Venedig. Do not move. Let the wind speak. That is paradise. Kantos von Ezra Pound. Zuerst musst du den Weg zur Hölle gehen, durch überhängendes Dunkel, zu sehen Teiresias, einst augenlos, nun ein Schatten, ehe du ans Ende deiner Straße gelangst. Wissen. Der Schatten eines Schattens. Doch musst du nach dem Wissen fahren und weißt doch weniger als betäubte Tiere. Und gingen hinunter zum Schiff, stellten den Kielbrechern der göttlichen See entgegen und setzten Mast und Segel auf dem schwarzen Schiff, brachten Schafe an Bord und auch unsere Körper schwer vom Weinen. Und von Achtern trug uns voran mit schwellendem Segel Wind. Kirkes Zauberkraft war dies, der lockigen Göttin. Saßen dann mitschiffs, Pinne vom Wind festgekeilt, fuhren so mit straffem Segel bis Tagesende über die See. Sonne hinüber, Schatten von allen Seiten, kamen dann zur Ozeanscheide der tiefsten Wasser, zu chimärischen Landen und besiedelten Städten, Nebel umsponnen, dichtes Netzwerk, niemals durchbrochen von Sonnengefunkel, nie von Sternen bezogen, kein Himmel blickt abwärts, pechschwarze Nacht. Der Ozean, rückflutend, führte uns zu dem Ort, den die Zauberin uns bezeichnet hatte. Perimedes und Eurylochus begannen die Riten. Ich zog mein Schwert vom Gehenk und hob die Grube aus, je eine Elle in Länge und Breite. Trankopfer sprengten wir den Verblichenen allen. Honig erst, dann süßen Wein. Weißes Mehl mit Wasser vermengt. Ich schwor den kraftlosen Häuptern der Toten, verschnittene Rinder zu opfern, von den Besten nach Ithakas Brauch. Den Scheiterhaufen mit Gaben zu schichten. Einen Widder allein für Teiresias, schwarz. Und ein Leittier. Dunkles Blut dick floss ins Erdloch. Seelen aus Erebos verdorrt und fahl. Von Mädchen, Jünglingen, Greisen. So mancher Mann verwundet vom Speer. Auf dem Schlachtfeld geblieben, weiß geblutet im Helm. Ich schrie die Gefährten an, mehr Tiere zu holen, stachen die Herde ab, machten die Schafe hin. Ich baute mich auf mit blanker Klinge und wehrte den kraftlosen Toten, damit mir allein Teiresias Rede und Antwort stünde. Doch erst kam Elpenor, unser Freund Elpenor, unbestattet. Der Erde nicht wiedergegeben, der, den wir letzthin im Hause von Kirke verließen. Elpenor, wie kommst du an diese dunkle Küste? Zu Fuß hast du uns Seefahrer abgehängt. Missgeschick und zu viel Wein. Schlief ein an Kirkes Feuerchen. stieg dann die Leiter hinab und fiel gegen den Pfeiler, brach mir's Genick. Meine Seele suchte den Avernasee. Dich aber, König Odysseus, bitt ich, denke an mich, unbeweint, unbestattet. Türm auf meine Waffen zu einem Grab an der Küste, schreibe drauf dem unglücklichen Menschen mit kommendem Namen und setze mein Ruder drauf, das ich gerne schwang mit den Freunden. Und Antiklea kam, die ich abwehrte, und dann der, auf den ich gewartet, der Thebaner Teiresias, den goldenen Stab in der Hand. Ein zweites Mal? Was? Odysseus, Mann kranker Sterne, nahst du den lichtlosen Toten und diesem freudlosen Land? Zurück von der Grube. Lass mich zum blutigen Brunnen, zu trinken, um wahr zu sagen. Odysseus, kehrst heim trotz Neptuns Zorn über dunkle Meere. Doch du verlierst alle Gefährten. Und dann kam noch einmal Antiklea. Und er segelte los, vorbei an Sirenen hinaus und weg, Venerandam, so dass... So schäumte das Meer. Die Robbe spielt in den weißen Gischtringen am Kliff. Blaublanker Kopf unter schwarzer Kappe, Picasso-Augen, geschmeidige Tochter des Ozeans. Und weiter am Strand entlang. Lohfarbene Sandstrecke, Sonnenstille. Möwen spreizen die Flügel. Schnepfen kommen zum Bad, recken ihre Flügelgelenke. Bei Chios, links der Passage nach Naxos, ein kahnförmiger Felsblock, Algen haften an seinem Rand. Ein weinrotes Glühen aus Untiefen, zinnernes Leuchten im Sonnengefunkel. Das Schiff legte auf Chios an. Die Mannschaft wollte Quellwasser fassen. Am Felstümpel ein Knabe, trunken von Wein. Nach Naxos? Na, wir bringen dich nach Naxos. Komm, Freund, steige ein. Aber nicht da lang. Doch, da lang geht es nach Naxos mit geradem Kurs. Da warf mich ein entsprungener Häftling, gesucht wegen Totschlags in der Toskana, ans Fockstag. 20 Mann stürzten sich auf mich, verrückt nach ein bisschen Sklavengeld, und lenkten das Schiff von der Insel weg und vom Kurs ab. Und von dem Lärm kam der Junge zu sich, schaute über den Bug, nach Osten hin zur Passage nach Naxos. List des Gottes dann, göttliche List. Fest sitzt das Schiff in wirbelnder See, Efeu auf den Riemen, Trauben, Gischt nur als Kerne, Efeu im Spalgert. Ja, und ich, Alkoetes, steh dort und der junge Gott mir zur Seite. Weinlaub auf Ruderklampen, schwere Trauben auf Ruderschäften. Und aus dem Nichts ein Atmen, Luchsschnurren und Steppengeruch von Bestien. Augen funkeln aus schwarzer Luft. Und das Schiff hängt wie ein Rumpf in der Werft. Traubengehänge über Rudergestellen. Leere Luft, die zu Fell wird. Meine Altäre von nun an, Akoetes, fürchten keinen Frondienst. Fürchten keine Katze des Waldes. Fühle mich sicher mit meinen Luchsen. Füttere meine Leoparden mit Trauben. Weihrauch ist mein Parfum. Wein wächst mir zur Huldigung. Die Dünung, nun glatt unterm Ruderblatt. Schwarzes Tümmlermaul, wo eben Lykabas gestanden. Fischschuppen auf den Ruderern. Und ich bete an, mit meinen Augen. Ich hab's gesehen, sagte gleich, als sie den Jungen brachten. Irgendein Gott steckt in dem, weiß nur nicht welcher. Mädons Gesicht, wie das eines Sonnenfischs. Arme zu Flossen geschrumpft, Schuppen über den Muskeln, Luchsschnurren Mitten im Meer. Und eines späteren Jahres. Bleich in den weinroten Algen. Lehnst du dich über die Klippe. Das Korallengesicht unter getöntem Wasser. Rosige Bleichheit unter Wasserbewegung. Eleutheria. Schöne Daphne der Küsten. Der Schwimmerin Arme zu Zweigen geworden. Wer wird sagen, in welchem Jahr? Fliehend, welche Schar von Tritonen auch immer. Die glatten Brauen, gesehen und halb gesehen. Jetzt gaukelnde Wasser, Poseidons Sehnen, schwarzblau und lichtgrün, graue Krone der Woge, Woge von Traubenfleischfarbe. Olivengrau in der Nähe, von fern rauchgrau des Felsrutschs. Lachsrosa Flügel des Fischadlers werfen graue Schatten ins Wasser. Der Turm, eine einäugige Riesengans, reckt seinen Hals aus dem Olivenhain. Und wir hören die Faune, die Proteus schelten, im Heuduft unter den Olivenbäumen. Und die Frösche, die ansingen gegen die Faune im Halblicht. Und bei unserem Wachen treibt Morgengrauen in grünes, kühles Licht. Taudunst verschwimmt. Im Gras bewegen sich bleiche Knöchel. Das Tal ist dicht belaubt, dicht, dicht die Bäume. Das Sonnenlicht glitzert, glitzert in den Wipfeln. Kein Strahl. Kein Span, keine übrige Scheibe Sonnenlichts sprenkelt das schwarze, sanfte Wasser. Kein Klecks, keine verlorene Scherbe Sonnenschein. Und den ganzen Tag, andern Tags, dünne Hülsen hatte ich als Menschen erlebt. Trockene Helme toter Heuschrecken sprechen eine Sprachschale, gestützt zwischen Stühlen und Tisch. Wörter wie Heuschreckenschalen durch kein Innenwesen bewegt. Leben, um Bewegung zu Spott zu machen. Denn die Hülsen bewegen sich, klappern, Schalen von Schalen verteilt. Und die Heuschreckenhelme neigen sich zum schäbigen Tisch, heben ihre Löffel zu Mündern, stecken Gabeln in Koteletts und machen ein Geräusch. Das Geräusch von Stimmen. Giovanni in luogo d'ogni luce muto. Und kam zum Ort, wo alle Lichter schweigen. Dumpfige Kohle, Kellerklamm. Politiker, Handgelenke an Fersen geschnürt, recken den blanken Steiß. Fratzen auf Sitzfleisch geschmiert, Glotzaug auf Schlotterbacke, Schamhaare zum Bart, dröhnend die Großkundgebung aus dem Afterloch, die Botschaft an die Massen im Dicksaft. Lurche, Nacktschnecken, Maden. Und Balfour auch dabei. Mundtuch tipptopp unter den Penis gesteckt, Stehkrägen, steif gestärkt, kotig umschließen seine Beine. Die behaarte, picklige Schwarte wulstet über dem Kragenrand. Profitmacher schlürfen Blut, mit Scheiße geschmelzt, hinter ihnen die Rüstung und die Hochfinanz und peitschen sie mit stählernen Kabeln. Und die Verräter an der Sprache, Dings und die Journalistengang und jene, die gegen Lohn lügen. Die Perversen, die Pervertierer der Sprache, die Perversen, die die Geldgier vor die Sinnenfreude gesetzt haben. Mist! Letzter Torftümpel des Universums, Mysterium, Schwefelsäure, die Hasenherzen wüten, versenken Juwelen im Dreck und heulen, dass diese unbefleckt bleiben. Sadistische Mütter jagen ihre Töchter mit Hinfälligen ins Bett. Säue, die ihre Brut fressen. Und hier das Plakat, Icon Jazz, das Bild der Erde. Und hier, Belegschaft wird abgelöst. Und tiefer unten, kreuzweis, Fußsohle an Sohle, Handfläche an Fläche, die Agent Provocateur, die Mörder von Aufständischen wie Pierce und McDonough, die verkieselte Kacke. Schaben wühlen in Scheiße, der Erdboden hinfällig, der Schlamm voller Klumpen, verlorene Konturen, Erosionen und... Über dem Höllenmoder das große Arschloch, von Haaren durchbrochen, hängende Stalaktiten, fettig wie der Himmel über Westminster. Letzter Schmutz. Äußerste Hinfälligkeit. Kreuzfahrer des Lasters, durch Seide furzend schwingen die christlichen Symbole. Fliegen bringen Nachrichten, Harpien tröpfeln Scheiße durch die Luft. Die Sohle unliebenswürdiger Lügner, Sumpf von Dummheiten. Der Boden lebender Eiter, voll Ungeziefer. Die Luft ohne Zuflucht zur Stille. Die Trift der Läuse, zahnend. Und darüber das Mundwerk der Redner, das Arschrülpsen der Prediger und Invidia, die Korruption, Fötor, Fungus, langsames Faulen, Verbrennung von Stank, gekaute Zigarrenstummel ohne Würde, ohne Tragödie. Monopolisten, Hinderer des Wissens, Hinderer der Verteilung des Wissens. Und die Süßseimer, Zuckerseichten in Glykose, die Schwülstigen in Wattebäuschen und die Prozesswütigen, die Nachrichtenmagnaten, ein grüner Gallenschaum, Arschlöcher, Langeweile aus Langeweile geleicht, multipler Blödsinn, Plutin, treuer Begleiter, wie kommt dies zustande? Diese Sorte vermehrt sich durch Spaltung. Dies ist der 4-millionste Abszess. Hier in diesem Abwasser sind die Langweiler vereint. Eiterschorf, Lagenweiß, Hautschälen wiederholen, aushöhlen. Wie der Erdball umläuft, schwenkt das Zentrum reihum über jeden Fleck. Versprengt fortlaufend sein Machwerk. Andiamo, Fuß hängt mir fest. Schlamm kriegt mich schmatzend zu fassen. Kein Halt. Der Moorsog, ein Mahlstrom. Schließe die Poren der Füße. Wende den Blick nicht ab vom Spiegel. Zum Tor. Medusa riefen wir an, den Grund zu versteinern. Ihr Schild, abwärts gekehrt, härtete vor uns den Pfad, Zoll für Zoll. Da stoßen die Köpfe vom Schild, die Vipernzungen grasen den Fraß ab, hämmern und härten den Brei. Das schmale Joch, halb so breit wie eine Schwertschneide, über dem durch unsägliche Gräuel, ausgleitend bald, bald festgekrallt, uns haltend Kraft des gefeiten Schilds. Mir schwanden die Sinne, weiß nicht wie lang, kam zu mir, festgeschnallt auf dem Schild, verklebt mit Laugen und Säuren, Plutin, fort, Helios, Helios, Sonne, sonnenblind. Und vorm Höllenmund? Trockener Plan und zwei Berge. Auf dem einen Berg eine eilende Gestalt. Schreiend, mit den Armen wirbelnd, den schnellen Gliedern. Heulend gegen das Übel, mit rollenden Augen, wirbelnd wie flammende Wagenräder. Und den Kopf rückwärts gedreht, um aufs Übel zu starren, das er flieht. Um durch den Stahlberg verdeckt zu sein. Und als er sich wieder von der Nordseite zeigt, lodern seine Augen zum Höllenmund, sein Hals nach vorn. Und wie er... Herr Kardinal. Und im westlichen Berg Dante, der Mann aus Florenz, wie er die Hölle in seinem Spiegel sieht und Los Ordels, schaut auf sie in seinem Schild und Augustinus starrend aufs Unsichtbare und die Verbrecher, liegend im blauen Säureseen, hinter ihnen, die Straße zwischen den beiden Hügeln langsam aufwärts, die Flammen gemustert in Lack. Krimen ist Aktio. Und ich wasche mich mit Säure, um loszuwerden, die Höllenzecken, die Schildläuse, gefallenen Nissen, Palux Laerna, der Sumpf und der See der Leichen, Aqua Morta, der flüssigen Glieder, Gemenge wie Fisch in Kübeln. Hier ragt ein Arm, umklammert ein Marmorfragment. Hier ein Arm. Forelle untergetaucht unter Aalen. Sehe viele Bekannte und Unbekannte für einen Augenblick untertauchend das Gesicht fort. Generation. Dann leichte Luft unter Schößlingen, der blau bebänderte See unterm Äther. Eine Oase, die Steine, das stille Feld, das ruhige Gras. und vorbei am Baum mit dem Zweig, die grauen Steinpfosten und die Treppe aus grauem Stein, der Gang in sauberen Granitquadraten, absteigend. Und ich durch dies und in die Erde, patet Terra, trete ein in die ruhige Luft, den neuen Himmel, Licht wie nach Sonnenuntergang. Und bei ihren Quellen die Helden Sigismondo und Malatesta Novello und Gründer auf die Berge ihrer Städte starrend. Die Ebene, die Ferne und aus Quellteichen steigen die Nymphen jenes Wassers auf, breiten ihre Girlanden aus, wirken ihr Wasserschilf in die Zweige. Und es erhebt sich ein Mann aus seinem Quell und geht fort in die Ebene. Et j'entendis de voix. Val, Strasbourg, Gallifet ritt die Attacke dreifach, Preußen. Und er sagte, es war für die Ehre der Armee. Und sie nannten ihn einen Renommisten. Ich wusste nicht, was das war, sagte mir, das ist was ganz Tolles. Und wegen dem Armleuchter Franz Josef von Österreich und dem Armleuchter Napoleon Barbiche, sie beorderten Aldington zur Höhe 70 in einen Laufgraben, gegraben durch Körper. Mit zahlreichen Kindern von 16, die heulten und nach ihrer Mama schrien. Und er schickte seinem Major eine Meldung. 10 Minuten kann ich die Stellung noch halten mit meinem Feldwebel und einem Maschinengewehr. Und sie tadelten ihn wegen Leichtsinn. Und Freund Henri Gaudier zog hinaus und sie schlugen ihn tot. Und schlugen all seine Skulpturen tot. Und hinaus zog der alte T.E. Hume. Und eine Kugel traf ihn am Ellenbogen, durchgeschlagen durch seinen Vordermann. Und er las Kant im Lazarett von Wimbledon im Original. Und dem Personal gefiel das gar nicht. Und hinaus zog Wyndham Lewis mit schwerem Geschütz. Und die Kampfflieger kamen vorbei mit einer Mitrailleuse und mähten fast seine ganze Kompanie nieder. Und draußen auf der Latrine ging ein Volltreffer auf den Wellblechunterstand. Und er blieb übrig als einziger von jener Einheit. Und Fletcher war 19, als er hinaus. Und sein Major schnappte über im Beobachtungsstand um Mitternacht, schmiss um sich mit dem Feldfernsprecher. Und er musste ihn ruhig stellen, bis etwa um 6 in der Früh und hatte den ganzen Abschnitt am Hals. Und hinaus zog Ernie Hemingway in übergroßer Hast und war 4 Tage lang verschüttet. Et ma foi, vous savez, tous les nerveux. Non, il y a une limite. Les bêtes ne sont pas faites pour ça. C'est peu de chose, un cheval. Les hommes de 34 ans à 4 pattes qui criaient « Maman !» Mais elle est costaud, la faim, là, à Verdun. Il n'y avait que ces gros bons hommes et ils voyaient extrêmement clair. Liste officielle des morts, 5 millions. Offizielle Liste der Toten, 5 Millionen. So, dass die Reben sich meinen Fingern entreißen und die Bienen unterm Pollengewicht sich schwer bewegen in den Reben, tschirr, tschirr, tschirr, und die Vögel schläfrig in den Zweigen. Zagreus, Io Zagreus, Dionysos! Mit der ersten fahlen Himmelshelle und die Städte in ihre Hügel gesetzt, und Artemis, die Göttin der schönen Knie, geht dort, die Eichenhaine hinter ihr, der grüne Hang, mit weißen Hunden bis abends, flaches Wasser vor mir, und die Bäume wachsen in Wasser, weiter vorbei an dem Palazzi, das Licht jetzt, nicht von der Sonne. Weiter zu den großen Bernsteinklippen, zwischen ihnen in ihrer Grotte Nerea, wie eine große Muschel gebogen in der Lieblichkeit des Felsens. Klippe grün, grau in der Ferne. Und die Woge grün, hell und blau, hell. Und die Grotte salz, weiß und grell, purpurn, Sand wie aus Malachit. Und keine Kälte dort, das Licht nicht von der Sonne. Dionysos seine Panther fütternd. Gras klar wie Hügel unterm Sonnenschein. Und unter den Mandelbäumen Götter, Hermes, Athene wie eine Nadel im Kompass. Links die Stätte der Faune, Wald der Nymphen, Stechginster, Krüppelholz. Hirschkuh und Kitz springen hoch aus Brombeergerank. Und durch eine Bergsenke das Tal der Memnonkolosse. Naht eine Jolle, ein Mann hält das Segel. Dort in dem Marmornenwald, steinerne Bäume aus Wasser empor, Laubengänge von Stein, Marmor, Blatt über Blatt, Silber, Stahl über Stahl. Im grauen Dunst versammelt das Gold alles Licht. In Rückenlage im Bau, Brombeer überhangen, ein Auge aufs Meer durch den Auslug, Licht von Athene, grau. Zota und ihre Elefanten im goldenen Lendenschurz begleitet von ihren Tänzern und Korée durch die hellen Auen, grün-grauer Staub auf dem Gras. Auf diese Stunde, Bruder der Kirke. Arm um meine Schulter gelegt, sah die Sonne 3 Tage. Die vollkommene Sonne, löwenhaft wachsen überm Wüstensand. Und an dem Tag auf 3 Tage und danach nicht mehr. Füllten unsere Tanks, bestrichen die Küste 5 Tage, erreichten dann Westhorn, die Insel, die ihren Hafen sperrt. Und bei Tag sahen wir nur Wald, bei Nacht ihre Feuer. Und es klang Pfeife wieder Pfeife, Schicht über Schicht, Beckenschlag gegen Becken, die Trommel, Holz, Leder, um Schrecken auszulösen. Die Wahrsager hießen uns abzuhauen. Flammen flossen ins Meer. Eine Lichtsäule über anderen versenkte Himmel und Sterne. Bei Tag ragte dies auf als hoher Berg, was sie des Gottes Steinhaufen nennen. Bei Flamme 3 Tage lang nach Southhorn, dem Bayou, der Insel von haarigem und wildem Volk, das unsere Lickste Gorillas nannten. Wir konnten keinen Mann fangen. Aber 3 Weiber, getötet, gehäutet, brachten wir ihre Felle zurück nach Karthago. Ging nicht weiter, diese Reise, da unsere Vorräte erschöpft. Woraus Dinge einen Ausgang suchen zu der hohen Luft, zur Stratosphäre, zum Empyreum, zum Nus, dem unaussprechlichen Kristall. Karxedonion Basileus, König der Karthager, hängte dies mit seiner Karte in ihren Tempel. Mit Usura hat kein Mensch ein Haus aus gutem Stein. Jeder Block glatt geschnitten und wohlgefügt, so dass ein Muster seine Front bedeckt. Mit Usura hat kein Mensch gemaltes Paradies auf seiner Kirchenwand, Arp Elyse, oder wo die Jungfrau die Botschaft empfängt und eine Glorie vorspringt vom Einschnitt. Mit Usura sieht kein Mensch Gonzaga, seine Erben und Konkubinen. Kein Bild wird gemacht für die Dauer, um mit ihm zu leben, sondern für den Verkauf, den schnellen Verkauf. Mit Usura, Sünde wieder die Natur, ist dein Brot immer mehr altbackenes Gelump. Ist dein Brot papiertrocken? Nicht mit Bergweizen, nicht mit kräftigem Mehl. Mit Usura wird dein Strich dick. Mit Usura gibt's keine klare Kontur. Und kein Mensch kann Platz für seine Bleibe finden. Steinmetz wird von seinem Stein ferngehalten. Weber von seinem Webstuhl. Mit Usura kommt Wolle nicht auf den Markt. Bringen Schafe keinen Gewinn mit Usura. Usura ist eine Seuche des Viehs. Usura stumpft die Nadel ab in des Mädchens Hand. Und stoppt des Spinners Kunst. Pietro Lombardo wurde nicht durch Usura, Duccio nicht durch Usura und nicht Pier della Francesca, Juan Bellin nicht Kraft Usura, noch ward Kraft ihrer La Calunia gemalt, nicht Kraft Usura, Angelico oder Ambrogio Predis und keine Kirche von behauenem Stein gezeichnet Adamo me fecit. Nicht durch Usura entstand Saint-Trophime oder Saint-Hilaire. Usura macht den Meißel rostig, lässt Handwerker und Handwerk verkümmern. nagt am Faden im Webstuhl. Keine lernt Gold zu wirken in ihre Muster. Azur hat Krebs durch Usura. Purpurtuch wird nicht gestickt. Smaragd findet keinen Memling. Usura tötet das Kind im Mutterleib, hemmt des Jünglings Werben, hat den Lahmen zu Bett gebracht, liegt zwischen der jungen Braut und ihrem Bräutigam. Contra Naturam. Gegen die Natur. Es wurden Huren nach Eleusis gebracht, Leichen wurden an die Tafel gesetzt, auf Geheiß von Usura. Hath benefit of interest on all the monies which it, the bank, creates out of nothing. Sprach William Patterson, 1694, Gründer der Bank von England, hat Vorteil von Zins auf alle Gelder, den Sie, die Bank, aus dem Nichts erschafft. Die wenigsten werden das begreifen, sagte Bankier Monsieur Rothschild 1861-64. Und die, die es tun, werden damit beschäftigt sein, Profite zu machen. Die Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht erkennen, dass das ihrem Interesse zuwiderläuft. Können wir vor Gericht gehen damit? Würde ein Schwurgericht Sie aufgrund dieser Beweise verdammen? 1694, Anno Domini, voran durch die Zeitalter des Wuchers, die schwarze Messe des Kapitals. Vom Haartuch zum Pfusch am Häuserbau, weiter zu Londoner Wohnblocks, Grundzins, ausblühenden Ziegeln. Würde irgendein Schwurgericht Sie verdammen? Die Stiftung von Regius-Professuren wurde erdacht, um Lügen zu verbreiten und Wiggery einzubläuen. Würde irgendein Schwurgericht Sie verdammen? Das Macmillan-Komitee, etwa 240 Jahre im Verzug, gelangte mit Ach und Krach zurück zu Pattersons Ausspruch. Die Bank erschafft es ex nihilo. Würde irgendein Schwurgericht Sie verdammen? Dieser Fall und mit ihm der erste Teil läuft hinaus auf einen Schluss, den Mr. Karl Marx nicht vorhergesehen. Euch sind eine Menge Beweise vor Augen gekommen, ohne dass ihr sie erkannt habt. Ist Monumentum. Seht euch um. Dieser Fall ist weder der letzte Fall noch der ganze Tatbestand. Wir gehen in die Revision. Wir fordern Aufklärung in einem ähnlichen Fall, doch dieser Fall ist der erste. Die Bank erschafft es ex nihil. Hic est Hyperusura. Superwucher. Mr. Jefferson brachte es auf den Punkt. Anrecht auf Kreditgewährung hat von Natur aus nur einer, der das auszuleihende Geld besitzt. Replevin, Estoppel, Fickmühlen, Zwickmühlen. Präsident Van Buren stellte sich dem. Zuvor wurde Tee in den Hafen gekippt. Zuvor stand noch eine Menge in den Schulbüchern. Stand dort, um den müßigen Sinn zu zerstreuen. Mord. Hungersnöte, Blutbäder, 74 rote Revolutionen, 10 Weltreiche schlitterten auf diesem Fettfleck aus, brauchten Steuern, St. Peter zu bauen, meinten, Luther sei keine Notiz wert, 1527. Danach dickte die Kunst ein, danach kam die Zeichnung auf den Hund, danach kam Barocco, danach gab man es auf, den Stein zu behauen. Hic nefas commune sepulchrum. Die Schande! Das gemeinsame Grab, 19 Jahre an diesem Fall, dem ersten. Commune sepulchrum, aurum est commune sepulchrum, usura commune sepulchrum, Helandros. Zerstörer von Menschen. Kai Heleptolis. Von Städten. Kai Helarxe. Von Regierungen. Hic Geryon est. Hier ist das Ungeheuer. Hic Hyper Usura. 5 Millionen Jugendliche ohne Job. 4 Millionen erwachsene Analphabeten. 15 Millionen beruflich Untaugliche mit wenig Aussicht auf Arbeit. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Im dritten Jahr der Regierung Roosevelt. Fall für den Staatsanwalt. Das heißt, ein Fall. Ein untergeordneter Fall. England, ein noch ärgerer Fall. Frankreich, unterm Gestank der Verweser. Diese Maschinerie ist sehr alt, gewiss. Wir haben dies schon vorher gehört. Und die Wogen wie ein Wald, wo der Wind gewichtslos ist im Laub, aber bewegt, so dass Geräusch auf Geräusch zuläuft. Klage, Klage höre ich eines Tags. Artemis singt. Artemis erhebt gegen Mitleid ihr Klagen. Mitleid lässt Wälder versagen. Mitleid bringt meine Nymphen um. Mitleid verschont manch übles Ding. Mitleid besudelt April. Mitleid ist Wurzel und Triebfeder. Jetzt, wo kein schönes Wesen mir folgt, ist's wegen Mitleid. Wegen Mitleid ist Töten ihnen verboten. Alle Dinge verdorben in diesen Tagen. Deshalb niemand nach Reinheit suchen mag, hat statt Verdorbenheit Mitleid. Und alle Dinge gehen schief. Und meine Pfeile fliegen nicht mehr, um zu töten. Nichts wird jetzt sauber getötet. Es modert dahin. Zeit ist das Übel. Dem hochfürstlichen Sauschwanz Erzbischof von Salzburg, Unflat und Plagen allerweil. Da ihro gnädigste Hundsfüttigkeit zu notig sind, mir eine angemessene Besoldung zu gewähren, und sich schon vor Jahren gegen mich erklärten, dass ich nichts zu hoffen hätte und besser tun würde, mein Glück andernorts zu suchen, und da ihr später zu drei Malen mir und meinem Vater die angesetzte Reise abschluget, bitt ich nun zum vierten Mal untertänigst euch, doch mit etwas Art zu führen und mich diesmal ziehen zu lassen. Wolfgang Amadeus Mozart, August 1777. Interlineas, wie das Andante. So ist er, die kleine Cannabich. Für die sieben Seen und von niemand Regen, leerer Fluss, eine Reise, Feuer aus gefrorener Wolke, schwerer Regen im Zwielicht, und am Hüttendach eine Laterne. Das Schilf ist schwer, gebeugt, und der Bambus spricht, als klage er. Herbstmond, Hügel erheben sich um Seen gegen Sonnenuntergang. Abend ist wie ein Wolkenvorhang, ein Schemen über Kräuselungen. Und ihn durchdringen scharfe, lange Rispen des Zimtbaums. Eine kalte Melodie inmitten von Schilf. Hinter dem Hügel die Mönchsglocke, Klang vom Wind getragen. Segel fuhr hier im April, kann im Oktober zurückkehren. Boot schwindet im Silber, langsam. Sonne lodert allein auf dem Fluss. Wo weinrote Flagge die sinkende Sonne fängt, rauchen verstreute Kamine im schrägen Licht. Kommt dann Schneeschauer auf dem Fluss und eine Welt ist von Jade bedeckt. Kleines Boot treibt wie eine Laterne, das fließende Wasser klumpt wie durch Kälte. Und in San Yin sind sie ein müßiges Volk. Wildgänse sausen zur Sandbank. Wolken ballen sich ums Fensterloch. Breites Wasser. Linie der Gänse hinaus mit dem Herbst. Krähen plappern über den Laternen der Fischer. Ein Licht bewegt sich an der nördlichen Himmelslinie, wo Knaben mit Steinen nach Garnelen stochern. 1700 Kangqing zu diesem Berg sehen. Ein Licht bewegt sich auf der südlichen Himmelslinie. Soll dem Staat eine Schuld entstehen, weil er den Wohlstand schafft? Das ist infam, ist Geryon. Dieser Kanal führt immer noch nach dem Dorfe Tenshi, obwohl der alte König ihn zur Vergnügung baute. Die glückverheißenden Wolken, leuchtend und farbenprächtig, winden und spreizen sich. Sonne steigt, Arbeit. Sonne sinkt, Ruhe. Grabe gut und trinke vom Wasser. Grabe das Feld um, esse vom Korn. Kaiserliche Macht ist was? Und was ist sie für uns? Das Vierte. Die Dimension der Stille. Und die Macht über wilde Tiere. Und Kung ging vorbei am Tempel der Ahnen und in den Zedernhain und dann hinaus an den unteren Fluss. und mit ihm die Schüler Qiu, Qi, Zilu, Zong, Zi und der verhaltenssprechende Dian und... Wir sind unbekannt. Willst du den Wagenlenker machen? Dann wirst du bekannt. Oder soll ich den Wagenlenker machen? Oder den Bogen schießen? Oder öffentlich reden? Ich brächte Wehr und Waffen in Ordnung. Wäre ich Herr einer Provinz, so hielte ich sie binnen 3 Jahren besser in Ordnung, als sie jetzt ist. Mir wäre ein kleiner Bergtempel lieber, mit Ordnung im rechten Einhalten der Riten. Und mir die alte Badestelle, wo die Knaben ins Wasser springen oder unter Büschen sitzen, die Mandolinen schlagen. Wer hat nun richtig geantwortet? Alle haben richtig geantwortet. Nämlich jeder nach seiner Natur. Und Kung hebt seinen Stock gegen den Freund Yuan Yang. Yuan Yang, der ein Älterer ist, weil der am Wegrand hockt und so tut, als ob er das Gras wachsen hört. Du alter Narr, hör auf damit. Steh auf und mach was Nützliches. Haltet hoch, was im Kind angelegt ist vom Moment, da es atmet die klare Luft. Aber ein 50er, der nichts dazugelernt hat, ist keiner Achtung wert. Und erst wenn der Fürst all die Weisen und Künstler um sich versammelt hat, tritt sein Reichtum in Kraft. Hat ein Mann inwendig keine Ordnung, wird er nicht Ordnung wirken nach außen. Hat ein Mann inwendig keine Ordnung, wird seine Familie keine Ordnung einhalten. Und hält ein Fürst inwendig keine Ordnung, kann er nicht Ordnung bringen seinem Volk. Ordnung, brüderliche Scheu. Und nicht über das Leben nach dem Tod rede ich. Ins Unmaß verfallen kann jeder. Leicht ist es, übers Ziel zu schießen. Schwer ist es, fest in der Mitte zu stehen. Und die anderen fragten, wenn ein Mann einen Mord begeht, soll sein Vater sich vor ihn stellen und ihn verstecken? Er soll ihn verstecken. Ich gab meine Tochter dem Gung Ye Chang, auch wenn der im Kerker lag, und gab meine Nichte dem Nan Jung, auch wenn der des Amtes enthoben war. Wen herrschte mit Maßen. Zu seiner Zeit wurde der Staat gut regiert. Und selbst ich erinnere mich noch einer Zeit, als die Historiker Lücken ließen in ihren Texten, ich meine für Dinge, die sie selbst nicht wussten. Aber diese Zeiten sind wohl dahin. Ohne die Tugenden eines Edlen bist du nicht fähig, dieses Instrument zu spielen. Die Blüten der Aprikose wehen von Ost nach West. Und ich habe versucht, sie am Fallen zu hindern. The scientists are in terror, and the European mind stops. Wyndham Lewis chose blindness rather than have his mind stop. Die Wissenschaftler sind aufgeschreckt. Und der europäische Geist steht still. Wyndham Lewis wählte die Blindheit, damit sein Geist nicht aussetzt. Nacht unter dem Wind, inmitten von Nelken, die Blütenblätter Mozart, fast reglos. Linnaeus, Linnaeus, when Salmona, friends hate each other, wenn selbst die eigenen Freunde sich hassen, peace in the world? Wie kann da Frieden sein in der Welt? But the light sings eternal. Doch das Licht singt ewig. My lords, my ladies, etc. You shall now hear the voice of Guido Cavalcanti, the famous Italian, the man that taught Dante his job, the poet of the canzone Donna mi prega. God help the music. Que vos vers expriment vos intentions? Et que la musique conforme. Weil eine Herrin es begehrt, dass ich erklär, was oft von ungefähr das Blut aufwühlt, doch von so hoher Art, dass man von Liebe spricht. Wer es verkennt, hör denn, wie es drum bestellt. Zwar meine Rede gilt nur dem, der eingeweiht, niederem Sinn bleibt für und für verstellt, dieses Argument. Und was nicht von Natur erhält, das trete ich den Beweis nicht an, um da zu tun, wo es entfacht, was seine Macht und Virtu sind, wie es sich regt, was seine Wesensart, die so betört, dass man es Lieben nennt, und ob's vergönnt, dass man mit Augen es gewahrt. Wo die Erinnerung lebt, bezieht es seinen Stand, ist die erfahren bewandt, von Licht durchwebt, ein Flor, der als Schatten hervorgeht von Mars und nicht mehr vergeht. Es ist erschaffen und mit Fug sinnlich benannt. Gebrauch der Seele, des Herzens Drang. Des Herzens Drang. Es kommt in Gang. Es kommt in Gang. Durch eine innere Form, die sich festsetzt als Norm der möglichen Vernunft. In dieser Unterkunft ist es nie erdenschwer. Da es nicht leitet her von Eigenschaft, sondern erstrahlt in sich allein aus eigener Kraft und so verbleibt. Kennt keine Lust, nein, ist vom Schauen gestillt und nicht verleibt in irgendeinem Ebenbild. Einem Ebenbild. Sie ist nicht Virtu. Ist nicht Virtu. Doch verwandt dem Ideal. Nicht sowohl rational, mein ich, wie dem Gefühl bekannt. Gegen den Strich geht es dem eigenen Seelenheil, dafür sein Teil Inbrunst aufwiegt das Walten von Vernunft, wodurch abstumpft das Urteil des, der zur Laxheit neigt. Ja, seine Macht erzeugt oft einen Tod, wenn zu erlahmen droht der Ansporn, der einwirkt im Gegensinn. Nicht so, als wär es schlechthin der Natur abhold, wenn aber ungewollt der Mensch abfiel vom höchsten Ziel, tritt ohne Frag und klar zu Tag der Liebe Allgewalt. Denn ihren Halt an ihm wahrt sie selbst dann, wenn die Erinnerung ihn abgetan. Selbst dann, wenn die Erinnerung ihn abgetan. Und in dem Jahr 1884 fährt Saharow, Direktor, Teilhaber von Waffenfabriken, rüber nach Amerika del Sud, spricht zur einen Seite: Die drüben haben mehr Munition. Kaufen sie ja nichts, bis sie es von uns kriegen können. Überquert die Grenze, spricht zur anderen Seite: Die drüben haben mehr Munition. Kaufen sie ja nichts, bis sie es von uns kriegen können. Und der Lieferant Vickers macht großen Profit, importiert Gold nach England, erhöht so die Goldeinfuhr. Und im selben Jahr äußert sich Mr. Whitney, Aktienhändler, dahingehend, wie lukrativ Leerverkäufe seien, meint wohl für den Makler. Und in Genf kreuzen zwei Afghanen auf, 1921, um sich nach preisgünstigen Schießwaffen umzutun. Hatten gehört, dass irgendwer abrüste. Und der Minister für irgendwas streicht einigen Gewinn aus Erdöl ein. Mr. Mellon, Wall Street Banker, fährt nach England rüber. Und in dem Jahr hat Mr. Wilson Prostatitis und die Rede geht von einem neuen Messias. Unter Ladyship kürzte Nancy den Unterhalt wegen diesem Biest mit der scharfen Zunge, der Margot Asquith. Und in dem Jahr 1914 fangen sie an, die Menschmillionen abzuschlachten. Wegen einem Scheißkerl in Berlin und einem tranigen Saukopf in Österreich namens François Giuseppe. Kommt es zum Krieg? Ich weiß nicht, Miss Violet. Schon wegen den Geschäften. Und Mr. Gandhi überlegt, wenn wir keine Baumwolle kaufen und zugleich keine Waffen. Monsieur So und So war nicht im Jockey Club anzutreffen. Dafür in Japan später war Teilhaber der Mitsui Bank, Subunternehmen von Vickers. Das Holz, Nussbaum, wird stets gefragt sein für Gewehrkolben. Ich habe natürlich niemals behauptet, dass die Liquidität konstant ist. Tatsächlich blieben die Engländer in dem Jahr auf 800 Millionen an Depositenguthaben sitzen. Und diese Depositen wurden eingelöst durch das Drucken von Scheinen des Schatzamts. Eine Fabrik hat noch einen weiteren Aspekt, den finanziellen. Sie gibt den Menschen Kaufkraft. doch sie bewirkt zugleich die Preise oder die verkehrswerten Werte, finanziellen Werte. Was sie an Löhnen und Dividenden auszahlt, bleibt flüssig als Kaufkraft. Doch diese Kaufkraft ist geringer, per forza geringer, als die Gesamtauszahlung der Fabrik. Und alles das, der Gesamtbetrag von alledem, wird der Gesamtheit der Preise hinzuaddiert, die die Fabrik bewirkt, die jede verdammte Fabrik bewirkt. Kriegt das in euren Hirnkasten. Und darum ist da und muss da immer ein Keil sein im Getriebe. Und die Kaufkraft kann niemals die Preise einholen, die ihr davonlaufen. Und das Licht wurde so blendend hell in diesem Flöt des Paradieses, dass das menschliche Denken sich eintrübt. Sprach Herr Krupp 1842, Kanonen sind eine Ware. Ich fasse sie vom industriellen Ende an. Ich fasse sie vom technischen her an. 1847, Order aus Paris und Ägypten, Order von der Krim, Orden von Pietro il Grande und ein Rang in der Legion d'Honneur. 500 Stück nach Petrograd, 300 für Napoleon Barbiche von Schneider-Creusot. Bei Königgrätz 1868 hat Österreich Krupp-Kanonen. Hat Preußen Krupp-Kanonen. Der Kaiser ist zutiefst angetan von ihrem Katalog und ihrem Verdienst um die Menschheit. Gezeichnet Leboeuf, Kriegsminister, der ein Verwandter war von Monsieur Schneider. 1900, 50.000 Arbeiter, 53.000 Kanonen, etwa die Hälfte jeweils fürs Vaterland. Bohlen und Halbach und Monsieur Schneider von Le Creusot. Zwillingsersche an einer Leiste. Mehr Geld gemacht an Kanonen als an Schienen. Eugène Schneider in die Abgeordnetenkammer entsandt. Saon Eloire in die Kammer. Minister stieg später auf zum Minister. Kanonen von überall her, aber Geldbewilligung nur von der parlamentarischen Kammer. 1874 erhält die Lizenz für uneingeschränkte Ausfuhr, angenommen von 22 Nationen. 1885, 1900 stellt 10.000 Kanonen her, 1914 bereits 34.000. Von denen die Hälfte ins Ausland geht, sitzt in der Deputiertenkammer immer stockkonservativ. Schulen, Kirchen, Spitäler für den werktätigen Mann. Sandkästen für seine lieben Kleinen. Gegenüber dem Palast der Schneiders, das Monument für Herrn Henri Vandel. Chantier de la Gironde gehört zum Teil den Schneiders. La Banque de l'Union Parisienne gehört zum Teil den Schneiders. Zaharoff. Die französisch-japanische Bank. Im Vorstand Eugène Schneider. François de Vandel. Den Freunden und Feinden von morgen. Der mächtigste aller Vereine? Das Comité de Forges, die französische Stahlindustrie. 15 Millionen ans Journal des Débats. 30 Millionen gezahlt an Le Temps. 11 ans Echo de Paris. Die Polen auf Schneider Patente aus. Unsere Bank hat uns eine Menge Anteile an der Mitsui eingekauft, die 50 Divisionen ausrüstet, die Armee von Japan auf Vordermann hält und einer großen Zukunft entgegengeht. Faire passer ses affaires avant celle de la nation. Sommerwärts im Sternbild Stier, wenn die Sonne in den Hyaden steht, ist Sovereign Herr des Feuers. Zu diesem Monat gehören Vögel, der grüne Frosch erhebt seine Stimme und der weiße Kautschuk blüht, um den Sommer zu begrüßen. In diesem Monat keine Zerstörung. Kein Baum wird in dieser Zeit gefällt. Die Kaiserin opfert dem Himmelssohn Seidenkokons. Die Sonne tritt ins Zeichen Zwillinge. Jungfrau mitten am Himmel bei Sonnenuntergang. Indigo darf nicht geschnitten werden. Kein Holz wird zu Kohle gebrannt. Tore sind alle offen. Keine Steuer auf die Marktbuden. Jetzt tritt die Sonne ins Zeichen Wasserschlange. Diesem Monat kommt die Sieben zu. Warmer Wind kommt auf. Grille bleibt in der Mauer. Junger Habicht erlernt seine Arbeit. Totes Gras brütet Glühwürmchen aus. In Mingtang bleibt er, der Kaiser, im Westflügel des Tempels, der Ahnen, der Weisheit, des Lichts. Roter Wagen, fuchsrote Pferde, sein Banner fleischfarben. Der Fischhüter geht jetzt gegen Krokodile vor, um die großen Eidechsen, Schildkröten zur Wahrsagung zu nehmen, die Meeresschildkröten. Der Aufseher des Sees geht Binsen sammeln, um Korn für die Mahnen zu gewinnen, für die Tiere zu gewinnen, die den Herren der Berge, der großen Flüsse geopfert werden. Aufseher der Färbereien, Wächter über Farbe und Stickereien, sieht darauf, dass Weiß, Schwarz, Grün in Ordnung sind, lässt keine falsche Farbe zu. Gelbe Flagge über dem Wagen des Kaisers, gelbe Steine in seinem Gürtel. Bogenschütze auf halbem Weg bei Sonnenuntergang. Kalter Wind hebt an. Tau wird weiß. Der Sperber opfert den Geistern Vögel. Kaiser fährt aus, von Schimmeln gezogen, weiße Banner, weiße Steine im Gürtel. Dieser Monat ist die Herrschaft des Herbstes. September. Pferde jetzt mit schwarzen Mähnen. Die Winterschläfer gehen in ihre Höhle. Zölle werden gesenkt. Die Sperlinge werden Austern. Männer jagen mit 5 Waffen, fällen Bäume für Holzkohle. Erster Wintermonat jetzt. Sonne steht im Schwanz des Skorpions. Eis. Der Fasan taucht in das große Wasser, wird Auster. Regenbogen ist versteckt eine Weile. Der Himmelssohn verzehrt Schweinebraten und Hirse. Stahlgrau die Hengste. In diesem Monat herrscht der Winter. Eis wird dicker, Erde kracht, Tiger paaren sich, Wildgänse ziehen gen Norden. Elster beginnt zu bauen, Fasan hebt seine Stimme zum Geist der Berge. Die Fischsaison ist eröffnet. Flüsse und Seen tief gefroren. Lagert jetzt Eis in eurem Eishaus. Das große Konzert der Winde. Nennt Dinge beim richtigen Namen. Cheng Ming. Zhu lehrte die Sesshaftigkeit, die Arbeit mit Ästen. Seo Jin baute Bühnen, lehrte den Handel, das Knoten von Seilen. Fu Hi den Anbau von Gerste, erfand Schriftsystem und Kalender, Musikinstrumente. 2837 ante Christum. Qin Nong ersinnt den Pflug, richtet Märkte ein. Schaff dabei, was es hier nicht gibt, schreibt ein Kräuterbuch. Xuan Zhen, der gelbe Kaiser, erlegte 15 Tiger, schaute den Spuren der Vögel Schriftzeichen ab. Huang Ti erfand das Bauen mit Ziegeln, seine Gemahlin die Zucht der Seidenraupen. Geld wird eingeführt. Der sechste Kaiser lässt der Musik Worte hinzufügen. Que vos vers expriment vos intentions et que la musique conforme. Yao, der Sonne, dem Regen gleich. Studiert die Sterne zur Sonnenwende, studiert den Stern, der anzeigt die Mittsommernacht. Yu, Wegweiser der Wasser, kämpft an gegen Überschwemmungen. Chun opfert dem Himmelsgeist, der Sonne und Sterne bewegt. Yao! Chun, Yu! Kao, Yao! Wohlstand, Überfluss! Chun, Land regieren. Yu, Land bestellen. Nur Oberfläche reicht nicht. 1760 ante Christum prägt Qing Tang die Scheiben mit Mittelloch und gibt sie dem Volk Korn zu kaufen. Und er betet auf dem Berge, schreibt, mach es neu auf seine Badewanne. Make it new, day by day. 1231 vor Christus, nach 500 Jahren, kommt dann Wen Wang und sie erweitern das I Ching, das Buch der Wandlungen. Wu Wang verteilt ans Volk Getreide, bis leer die Scheuern. Den guten Herrscher erkennt man am Verteilen, den schlechten an seinen Steuern. Luoyang, Hauptstadt des Mittleren Reichs, misst im Quadrat 17.200 Fuß. Sagt Xiao Kong, wahre Weise ruhen nicht. Hoffen ohne Arbeiten ist verrückt. Ein guter Herrscher ist wie Wind, der übers Gras streicht. Ein guter Regent hält die Steuern niedrig. Qing Wang achtet wie ein Luchs auf seine Beamten, auf die Währung, regiert bis 1079 und es ist Frieden. Lässt seinen Herrscherhut bringen, flach wie ein Mörtelbrett, legt die Edelsteine auf seinem Tisch aus. Dies ist mein Wille, mein letzter Wille. Haltet Frieden, haltet Frieden und schaut nach dem Volk. Xiao Kong ruft die Chronisten zusammen, legt die Statuten aus. So wird dann der junge Kang Wang zum Kaiser gekrönt, Schimmel mit Fuchsmähnen im Hof, und sagt: Helft mir Frieden halten. Teilt jedem Mann Land zur Bestellung zu, forstet die Maulbeerhaine auf. Handel bringt nun Überfluss, leert die Gefängnisse. Ich bin Pro Cheo, sagt Konfuzius 5 Jahrhunderte später mit Blick auf diese Zeit. Im 16. Regierungsjahr von Kang Wang stirbt Pekin, Prinz von Lu, Freund des Friedens, Freund des Volkes, würdiger Sohn des Chiu Kong. Und im 26. von Kang Wang stirbt Chao Kong, der Unermüdliche, auf einer Reise zum Wohl des Staates. Und niemand mehr legt Hand an die Birnbäume, unter denen er Recht gesprochen. Dann stirbt Kang Wang im 26. Jahr seiner Regierung. Mond scheint in dunstigen Farben, Wasser quillt auf in den Brunnen und es stirbt Chao Wang zur Freude des ganzen Volkes. Chao Wang, der über die bestellten Felder jagte und seiner Eitelkeit verfiel. Li Wang in seiner Geldgier zieht folgende Denkschrift auf sich. Ein Fürst, der seine Herrscherpflicht erfüllen will, trägt Sorge, à ce que l'argent circule, dass das Geld beim Volk im Umlauf bleibt. Und, Chao Kong, wer über China zwischen den 4 Meeren herrschen will, muss die Menschen Verse dichten, das Volk Komödien spielen, Historiker die Wahrheit schreiben lassen. Nicht überstürzt, urteile der Kaiser. Handele wohl überlegt. Han gründet die Stadt Zhuhai, ruft nach der Hungersnot das Volk zurück, zeigt ihm, wo Riedgräser zum Flechten wachsen, wo Pinien. Lady Pao Se aber bringt Erdbeben. Es singt Chiu. Torheit, Possen, Feuerzeichen, falscher Alarm, Berg-Ki-Chan zerborsten. Reich versinkt, wenn Fürsten sich erheben. Zinn vertreibt die Tataren. Die Reichslande bleiben unbestellt. Die Chiu-Grabmäler nur noch Ruinen. Ab jenem Jahr keine Ordnung mehr. Dunkel der Himmel, ohne Wolken und Sterne, Kriege. Kriege, die niemanden mehr bewegen. Überdruss, 100-jähriger Kriege. Völker von Lu vom Unglück heimgesucht. Die jungen Prinzen vergiften ihre Könige. Nichts als Blut, Mord und Verrat. Einen Friedensbund schließt King Kong bei den 9 Urnen des Yu. Dies ist das Jahr der 2 Sonnenfinsternisse. Und Cheo Lang, Huckel genannt, ob der Schwellung am Schädel, Mann des Sunglands und des Staates Lu. Und sein zweitgeborener Sohn ist Konfuzius oder Kung. Gelehrt, nicht belehrt. Kung und Eloises. Und weil Kung arm ist, ein bescheidener Lebensmittelinspektor, macht sich seine Frau stark für ihn und er wird befördert zum Herrn der Rinderherden. Und in jenem Jahr erscheint im Zeichen Skorpion ein Komet. Und King Kong sagt: Kungs Lehre ist gut, aber ich bin zu alt, sie noch umzusetzen. Kaum ist Konfuzius Minister geworden, geht er gleich gegen C.T. Mao vor und lässt ihn köpfen, denn falsch war dessen Herz und verschlagen. Seine Zunge zäh und voll Trug. Nun erblüht Lu neu. Zi aber schickt Mädchen. Mädchen, das Reich zu zerrütten. Konfuzius zieht sich darauf zurück. Und in Qing, sagt jemand, da ist ein Mann so groß wie Kaiser Yu. Und er treibt sich vor dem Osttor herum wie ein Hund, der seinen Herrn verlor. Ganz falsch, was den Vergleich mit dem alten Kaiser betrifft. Aber haargenau das Bild des streunenden Hunds. 7 Tage geht Kung hungrig in Qin. Seine Schüler krank. Und er spielt Musik und singt, mehr noch als sonst. Doch die Prinzen von Qin und Cai halten Kung in der Wüste fest. Und Cheos Truppen allein setzen ihn frei. Nun fällt Cao nach 25 Generationen. Und Kung wählt aus 3000 Oden 300 aus für das Buch der Lieder. Ein Komet, der die 2 Grade vom Ying zum Zinn-Stern überspannt, erscheint im 40. Jahr der Herrschaft von King Wang. Im selben Jahr, 479, stirbt Meister Kung oder Konfuzius im Alter von 73. Herrscherschweine denken daran, ihr Reich zu vergrößern. Gute Herrscher daran, es im Innern zu ordnen. Und so erzählt man von ihm und von Huckel, seinem Vater, als der eine Stadt stürmte, seine Männer schon unterm Fallgatter eindrangen und die Wächter das Tor zufallen ließen. Da fing Huckel die Wucht des Tores mit seinen Schultern ab und hielt es offen, bis der letzte seiner Männer wieder heraus war. Aus solchem Holz war Konfuzius. Tschu. Die ungeheure Tragik des Traums im Rücken des Bauern. Dionysos, Dionysos, zweimal Geborener. Doch den zweimal Gekreuzigten, wo fände man den in der Geschichte? Aber sagt dem Possum eines, ein Knall, kein Gewinsel, nicht mit Gewinsel. Die Stadt des Diokes zu bauen, mit Terrassen von der Farbe der Sterne. Beredte Augen, ruhig, nicht überheblich. Auch der Regen ist Teil des Prozesses. Wovon du abweichst, das ist nicht der Weg. Ölbaum, vom Wind weiß gefegt, in Wassern des Yangtze und Han gewaschen. Was für ein Weiß magst du auf solches Weiß noch setzen? Welch eine Aufrichtigkeit. Der große Periplus holt das Gestirn an unsere Küste. Niemand, niemand? Odysseus, mein Familienname. Auch der Wind ist Teil des Prozesses. Sorella la Luna. In Indien der Zins auf 18% gesunken, doch die dortigen Darlehensläuse von fremden Bankiers versorgt, so dass der Gesamtzins aus indischen Bauern geschunden in Churchillscher Großart stieg, wie damals, als er zurückkam auf den faulen Goldstandard. Oh, mein England! Und der Militarismus schreitet nach Westen fort. Im Westen nichts Neues und die Verfassung in Frage gestellt. Auch dies nichts sonderlich Neues. Aus den Todeszellen in Sichtweite des Taishan zu Pisa. Fürchte Gott und die Dummheit der Massen. Mr. K. sagt hier den ganzen Monat lang nichts Dummes. If we weren't dumb, we wouldn't be here. Wir werden jene alten Straßen wiedersehen. Frage schon möglich, doch nichts ist unwahrscheinlicher. Und ist ein Duft nach Minze unter dem Zeltspalt, besonders nach dem Regen, und ein weißer Ochse auf der Straße nach Pisa. Und dunkle Schafe sind auf dem Drillfeld. Eine Eidechse steht mir bei. Und die wilden Vögel möchten kein Weißbrot. Und an diesem Tag tut sich die Luft auf. Im Licht des Lichtes ist die Virtu. Alles, was ist, ist Licht, sprach Irigena Scotus. Wie bei Schuhen auf dem Taishan. Und in der Halle der Ahnen, wie vom Anfang aller Wunder, der Paraklet zugegen in Yao, die genaue Abgrenzung in Shun, dem Barmherzigen, in Yu, dem Wegweiser der Wasser. Vier Riesen an den vier Ecken, drei junge Männer an der Tür, und sie schippen rings um mich eine Rinne, dass nicht Nässe meine Knochen annage. Tempus tacendi, tempus loquendi. Zeit zu schweigen, Zeit zu reden. Niemals im Lande den Lebensstandard zu heben, immer im Ausland den Erlös des Wuchers zu mehren, Dixit Lenin. Und der Absatz von Kanonen führt zum Absatz von noch mehr Kanonen. Ohne den Markt für Kanonen zu sättigen, es gibt keine Sättigung. Soldat Till wurde gestern gehängt, wegen Mord und Notzucht, mit Zubehör plus Kolches, plus Mythologie. What are the books of the Bible? Name them. Don't bullshit me. Ein Mann, für den die Sonne niederging. Und Mr. Edwards prachtvolles Grün und Braun. Hier im Käfig 4. Don't tell no one I made you that tale. Ich lasse nicht ab vom Kaiserreich, noch von den Tempeln, Mehrzahl, noch von der Verfassung, noch von Ekbatan, der Stadt des Daiokes. Jedes im Namen der eigenen Gottheit, die bei Terracina, dem Meer, entstieg. Bis der Altar wieder weiß ist von Marmor. Bis die steinernen Augen wieder Land ausschauen. Der Wind ist Teil des Prozesses. Der Regen ist Teil des Prozesses. Wird nie mehr nun sein, wie grad jetzt. Bekam an einem Sonntag einen neuen knallgrünen Heuschreck-Smaragden. Bleicher als Smaragd, ohne die rechte Luftschraube. Dies Zelt gehört mir und Titonus, Esser des Traubenmarks. Incuitu illuminatio. Manet malte die Bar in La Cigale. Oder in Le Folie damals frisierte sie ihr Haar in Ringellöckchen. So à la 1880, rot. Und ihr Kleid von Drécol oder Lanvin, eine große Göttin. Aeneas kannte sie alsbald. Durch Tempera unsterblich, wie sonst keine Zeit. La France, 19e. Degas, Manet, Guy, unvergesslich. Ich weiß nicht, wie die Menschheit es aushält. Mit einem gemalten Paradies hernach. Noch ohne ein gemaltes Paradies hernach. Mr. Edwards, Hudson, Henry, Leidensgenossen. All them goddamn motherfucking generals. Kriechen die Faschisten in den Arsch. Für eine Stange Dukes. Vom Sklavenschiff, wie es sich zwischendecks ausnimmt, mitten im sogenannten After der Armee, nach Ansicht der Posten. Lesen, indes der weiße Flügelschlag der Zeit uns streift, ist das nicht Seligkeit? Freunde zu haben, die von fern her zu uns kommen, ist das nicht Freude? Uns nicht drum zu kümmern, dass man uns nicht kennt? Kindes- und Bruderliebe, die Wurzel der Menschlichkeit, die Wurzel des Prozesses. Sollen wir ein tieferes suchen? Oder ist hier der Tiefpunkt? Hallo, Corporal Casey. Der Beschiss oder Bürokratie? Le paradis n'est pas artificiel. Goddamn motherfucking generals. Zeit ist nicht. Zeit ist das Übel. Schönheit schwierig. Die nützlichen Verrichtungen des Handels. Stein über Stein des Schönen abgetragen, was echt ist, von Schmarotzern angefochten und... Was für Kunst führen Sie? Die beste. Und die modernen? Ach, nichts Modernes, ist nicht gefragt. Hast du die Rose im Stahlstaub gesehen? Oder je Schwanendaunen? Wir, die wir über Lethe hinaus sind. Zwanzig Jahre des Traums und die Sonne hoch überm Horizont, verborgen in Wolkenbank, beleuchtet Safranfarben den Wolkenkamm. Dove Star Memoria. Wie eine einsame Ameise aus einem kaputten Ameisenhaufen. Aus dem Trümmerfeld Europas Ego Scriptor. Und Old S faltet seine Decken. Nichts zählt außer der Güte, der Zuneigung, die die Spur ins Gedächtnis gegraben hat. Der Regen ist gefallen, der Wind kommt herab aus dem Gebirge. Aber der Kristall kann in der Hand gewogen werden. Sag der Geliebten, dass ich sie liebe. Ihre Bettpfosten sind aus Saphir. Denn dieser Stein schenkt Schlaf. Und es gibt nichts, nichts, Was sie nicht täten, einmal Erlangtes, Vorteile, Privilegien festzuhalten. Hochachtungsvoll, Meister Kunken. Indes Arcturus über meiner Rauchluke hinzieht, die übermäßige elektrische Beleuchtung nun gerichtet auf den Kerl, der den Safe, den er nicht knacken konnte, klaute. Zwischenspiel, betitelt Periplus vom LKW aus. Und der Staat kann Geld verleihen, wie bei Salamis erwiesen. Und wegen Auskunft über Monopole siehe Thales, über Kredit Siena, sowohl für Kredit wie für Misskredit. Die Erde gehört den Lebenden, sagt Jefferson. Zinsen auf alles, was sie aus dem Nichts schafft, hat die vermaledeite Bank. Regelrechter Betrug, den Wert des Geldes zu ändern, die Einheit der Währung zu ändern. Dieses Kapitel ist noch nicht abgetan. Le paradis n'est pas artificiel. Noch fliegt die Schwalbe gegen den Sturm. In der stillen Luft, wie ein Pfeil und unter schlechter Regierung. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Das Heeresvokabular umfasst fast 48 Wörter. Und die Stimme von Margherita war klar wie die Töne eines Cembalos. Wir, die wir über Lethe hinaus sind. Mond, Wolke, Turm, ein Erdhaufen. Mit 8 Vögeln auf 3 Drähten. 4 Vögel auf 3 Drähten, 1 Vogel auf einem, 5 jetzt auf 2, auf 3, 7 auf 4, 5 auf 3. Park you deep over there. Das durchwachsene Banner alias Washingtons Wahrzeichen. Gott segne die Verfassung und rette sie. Park you deep over there. 3 auf 3, Stillstand. 3 Monate lang eingelocht. Heiliger Strohsack. Ein Stabsfahrzeug. Minze, Thymian und Basilikum. Das Füllen wiehert gegen den Klang der wummernden Band. Kurzum der Rotz der Pejokratie. Vergoldeter Tinnef der fetten, aufgedonnerten Alten. Der sagt, er ist ein Amerikaner. Oh, Lux, mein Lieber, mein liebenswerter Lux, wache über meinen Weinkrug, hab Acht auf meine Bergdestille, bis der Gott in diesen Whisky kommt, Manitou, Gott der Luxe, denke an unseren Mais. Kardas, Gott der Kamele, was zum Teufel tust du hier? Bereite dich auf eine Reise vor. Ich? Bereite dich auf eine Reise vor. O Lux, bewache mein Feuer. O Lux, bewache diesen Obstgarten. Halte dich fern von Demeters Furche. Diese Frucht hat Feuer in sich. Pomona, Pomona. Kein Glas ist klarer als die Kugeln dieser Flamme. Welches Meer ist klarer als der Granatapfelleib? Pomona, Pomona, O Lux, wach über den Obsthain. Melagrana genannt oder Granatapfelfeld. Kein Meer ist klarer im Azur. Noch bringen die Heliaden Licht. Hier sind Luchse. Hier sind Luchse. Sind da Geräusche im Wald? Von Pardern? Oder von Backchen? Oder Krotale? O Lux, hab Acht auf diesen Obstgarten. O Lux, hab Acht auf meinen Apfelwein. Halte ihn frei von jeder Wolke. Wir haben hier inmitten von Kalikanthus und Schwertlilie gelegen. Die Heliaden sind gefangen in wildem Rosengerank. Fressen Luchse Dornenblätter? Fressen Luchse Dornenblätter? Piniengeruch mischt sich mit Rosenblättern. O Luchs, sei viele. In geflecktem Fell und scharfem Gehör. O Luchs, sind deine Augen gelb geworden. Mit geflecktem Fell und scharfem Gehör? Überall dort ist der Bassaridentanz. Überall dort sind Kentauren. Und nun Priapus mit Faunus. Die Grazien bringen nun Aphrodite, gezogen von 10 Leoparden. Diese Göttin wurde aus Meerschaum geboren. Sie ist leichter als Luft, schrecklich im Widerstand, Blütenblatt leichter als Meerschaum. Was du wahrlich liebst, das bleibt. Der Rest ist Schlacke. Was du wahrlich liebst, wird dir nicht weggerafft. Was du wahrlich liebst, das ist dein wahres Erbe. Wessen Welt? Meine oder ihre? Oder ist sie von niemand? Erst kommt das Gesehene, als dann das Ergriffene. Elysium, obwohl in den Vorhallen der Hölle. Was du wahrlich liebst, das ist dein wahres Erbe. Was du wahrlich liebst, wird dir nicht weggerafft. Die Ameise ist ein Kentaur in ihrer Drachenwelt. Tu ab die Eitelkeit, nicht der Mensch schuf den Mut oder schuf Ordnung oder Anmut. Tu ab die Eitelkeit, tu ab. Lerne von der grünen Welt, die dein Ort sein kann. In abgewogener Erfindung oder wahrer Kunstfertigkeit. Tu ab die Eitelkeit. Paquin, tu ab. Der grüne Helm hat deine Eleganz übertroffen. Beherrsche dich, dann werden andere dich ertragen. Tu ab die Eitelkeit. Du bist ein geprügelter Hund unterm Hagel. Eine aufgeblähte Elster in launischer Sonne, halb schwarz, halb weiß, und kannst nicht Flügel von Schwanz unterscheiden. Tu ab die Eitelkeit, wie gemein dein Hass in Lüge aufgezogen. Tu ab die Eitelkeit, eifrig im Zerstören, Arm an Erbarmen. Tu ab die Eitelkeit. Tu ab, sag ich. Aber gehandelt haben statt nicht gehandelt, das ist nicht Eitelkeit. Mit Anstand an die Tür gepocht zu haben, zu lesen aus der Luft lebendige Überlieferung und aus dem greisen Auge unbesiegte Flamme. Dies ist nicht Eitelkeit. Wirf ab alle Kleider. From the color, the nature. Von der Farbe des Wesen. And by the nature, the sign. Und von dem Wesen das Zeichen. Beatific spirits welding together. Selige Geister ineinander gewunden. As in one ash tree in Yggdrasil. Wie in der Weltesche Yggdrasil. Baucis Philemon. Baucis Philemon. Castalia heißt eine Quelle im Felsschrund. Unten das Meer, schmaler Strand. Kunstvoller Tempel, noch kein Marmor. Amphion. Und von den Sanku, dem Rat der Drei? Zum Raum in Poitiers, wo man steht ohne Schatten. Das ist Sagetrieb, ist Überlieferung. Baumeister hatten die Maße bewahrt. Hatte Jacques de Molay diese Maße gekannt? War Erigena, Lehrer der Künste, einer von uns? Mond nachen über milchblauem Wasser. Kythera sempiterna, Aphrodite, furchterregende, immerwährende. Castalia wie das Mondlicht. Und die Wellen steigen und fallen empor aus der Schutthalde. Milevasti. Von der Ertaubung jenseits der Schmerzkante. Milevasti. Aus dem tiefen Grunde des Erebos, aus dem Wind unter dem Erdreich. Milevasti. Aus Staub und abgestandener Luft. Milevasti. Zum großen Flug. Milevasti. Isis, Kuanon. Aus der Beuge des Mondes. Du hast mich erhöht. Wo die Liebe ist, ist auch das Auge. Dass der Lichtleib hervortrete aus dem Feuerkörper und dass deine Augen an die Oberfläche kommen aus der Tiefe, worin sie versunken waren, Aphrodite, für 300 Jahre und jetzt versunken. Dass deine Augen aus ihren Höhlen hervorkommen und Licht dann bei Circeo und die Steinaugen wieder seewärts schauen. Licht. Tief durchdringende Kraft der Geister, Licht und Kristall im Fluss. Nie hatte Djinn im Kristallglas solch eine Klarheit wie in den Adern der Götter. Liebe, die da die Sterne antreibt. Dionysos, Dionysos. Und aus diesem ein Meereswechsel, eine Erneuerung. Aphrodite aus den Wassern geboren, Köli, Regina. Doch vor der großen Liebe verwirrt, Schmetterlinge im Sturm, Flügel zerbrechlich. Nymphalide. Balisage. Lycaena. Ausonides. Euchloe. Erinnes. Und aus der Ferne das Zittern der See. Die Strandkiesel von der Welle aufgewirbelt. Omniformis. Unstill. Zwei Übel. Wucher im Bankenrotz und Diebstahl in den Société Anonyme. 40 Jahre lang habe ich's mit angesehen. Jetzt anschwellend, wie der Yangtze. Dazu Abstumpfung. 25 Jahrhunderte Abstumpfung. 2000 Jahre Abstumpfung. Und der seelische Job? Erneuern. Wie auf der Badewanne der Tang. Erneuern. Dazu das lichtvolle Auge, Schrecken der Hochstapler, um Licht zu erbauen. Das Licht dort beinahe greifbar. Solche Einsichten hat der menschliche Geist sich erschlossen, um Kosmos auszulösen, das Mögliche auszurichten. Und es geht etwas bergan vor dem Absprung, um wieder zu sehen. Das Zeitwort ist sehen, nicht weitergehen. Reines Licht, wir ersuchen dich. Kristall, wir ersuchen dich. Klarheit, wir ersuchen dich aus dem Labyrinth. Jetzt steigt die Sonne im Zeichen Widder. Mit Bambusklacken gegen Olivenstock. Und der Schwanz der Katze ist überschwänglich. Ein schwarzer Kopf unter weißen Kirschzweigen geht uns voran. Zwei Mäuse und ein Falter die Führer. Das Ächzen der Farfaller, wie auf eine Brücke zu überwelten. Dass die Könige sich auf ihrer Insel treffen, wo es keine Kost gibt nach der Flucht vom Pol. Wolfsmilch die Nahrung, um ins Arcanum zu gelangen. To be men, not destroyers. Day by day. Tag für Tag. Mensch sein, nicht Zerstörer. Kantos von Ezra Pound. Auf der Grundlage der Übersetzungen von Eva Hesse, Manfred Pfister und Rainer G. Schmidt. Mit Michael Rotschopf, Jürgen Holz, Friedhelm Tock, Imogen Kocke, Patrick Güldenberg, Christopher Nell, Lisa Hirdiner, Friederike Ott, Elena Schmidt sowie Philippe Ledin, Antonin Dubois und Oliver Konietzny. Komposition Gebrüder Teichmann. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Thomas Rombach, André Buscharepp, Andreas Stoffels und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Hertha Steinmetz und Gerald Michel. Bearbeitung und Regie Christian Bertram. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur 2018.